ihr, in dem Weisheitstempel eingeweihten Diener der großen Götter Osiris und Isis. Mit reiner Seele erkläre ich euch, dass unsere heutige Versammlung eine der wichtigsten unserer Zeit ist. Tamino, ein Königssohn, 20 Jahre seines Alters, wandelt an der nördlichen Pforte unseres Tempels und seufzt mit tugendvollem Herzen nach einem Gegenstande, den wir alle mit Mühe und Fleiß erringen müssen. Kurz, dieser Jüngling will seine nächtlichen Schleier von sich reißen und ins Heiligtum des größten Lichtes blicken. Diesen Tugendhaften zu bewachen, ihm freundschaftlich die Hand zu bieten, sei heute eine unserer wichtigsten Pflichten. Er besitzt Tugend? Tugend. Auch Verschwiegenheit. Verschwiegenheit. Ist wohltätig? Wohltätig. Haltet ihr ihn für würdig, so folgt meinem Beispiel. Einigkeit eurer Herzen, dankt Sarastro euch im Namen der Menschheit. Pamina, das sanfte, tugendhafte Mädchen, haben die Götter dem holden Jünglinge bestimmt. Dies ist der Grundstein, warum ich sie der stolzen Mutter entriss. Tamino soll als Eingeweihter der Tugend Lohn, dem Laster aber Strafe sein. Großer Sarastro, deine weisheitsvollen Reden erkennen und bewundern wir. Allein wird Tamino auch die harten Prüfungen so seiner Warten bekämpfen. Verzeih, dass ich so frei bin, dir meinen Zweifel zu eröffnen. Mich bangt es um den Jüngling. Er ist Prinz. Noch mehr? Er ist Mensch? Wenn er nun aber in seiner frühen Jugend leblos erblasste? Dann ist er Osiris und Isis gegeben. Und wird der Götterfreuden früher fühlen als wir. Man führe Tamino mit seinem Reisegefährten in den Vorhof des Tempels ein. Und du, Freund, vollziehe dein heiliges Amt und lehre durch deine Weisheit beide, was Pflicht der Menschheit sei. Lehre sie die Macht der Götter erkennen.